Posso cominciare? Cosa dite? Io non so bene cosa, come e perché tutto questo succede, no, sto scherzando. Quando è nata la proposta di proiettare dei film che in qualche modo fossero la critica della guerra, fossero il racconto degli orrori e della indicibilità della guerra, mi è sembrato che al di là dei film che abbiamo scelto e che vedrete, che un cinema come questo di Farocchi e un'opera di Farocchi come questa che vediamo stasera fossero anche una rottura su questo modo con cui noi concepiamo la rappresentazione della critica della guerra. C'è qualcosa di più complicato, nel concepire il rapporto fra guerra e quotidianità, fra guerra e la sua rappresentazione, e Farocchi la prende davvero di petto mettendo in relazione le immagini fotografiche e la guerra. Trova una relazione stretta tra l'introduzione della fotografia di massa nella società occidentali e contemporaneamente l'introduzione di tecniche di guerra nuove, tra cui gli aeroplani. Questa rottura che a lui pare, e a noi, a me, non lo so, lo vedrete anche a voi, pare epocale, e forse è epocale, non permette di fare un film semplice, ma ci costringe, lo costringe a fare un film complicato, non complicato, direi complesso, tanto complesso quanto è un saggio. Quindi siamo in un modo di cinema che non è usuale, che è inusuale. Il rapporto che Farocchi ha avuto con le sue. Farocchi è stato un cineasta indipendente, davvero indipendente, cioè cercava i soldi, faceva i film che gli interessavano a lui, e giustificava sempre, non solo giustificava, come si dice, commentava, interpretava come elementi importanti nel racconto del presente. E ne ha fatti sul vedere e la guerra, ne ha fatti almeno quattro. Questo potrebbe essere il primo, ma non sono sicuro. E questa sua avventura cinematografica, si è interrotta solo con la sua morte, cioè lui ha continuato a fare cinema finché ha potuto. Non si è mai arreso di fronte ai ricatti, le condizioni che l'industria del cinema tedesca poneva. È vero che, per una strana coincidenza storica, in quel momento l'industria del cinema accoglieva dentro il cinema tedesco i trentenni del tempo, siamo negli anni 70, e tra cui ricordiamo Fassbinder, Schlöndorff, Klüge e non mi ricordo chi anche, ma tanto per identificare quello che era il giovane cinema tedesco, che rompeva con le tradizioni narrative, non sempre e non necessariamente, ma proponeva opere lunghe. Fassbinder, credo che Berlin Alexanderplatz duri 6 ore, adesso non mi ricordo, ma. Quindi rompeva con le abitudini del cinema, con il tipo di rappresentazioni che il cinema, a cui il cinema era delegato, che diventavano e lo si costringeva ad altre rappresentazioni. Ma questa costrizione porta a opere di questo tipo, che vedrete sono complesse, sono straordinariamente intellettualmente avvincenti, ma direi di più. È un'avventura dello sguardo, è un'avventura, uno spostamento di noi spettatori rispetto alle nostre aspettative, rispetto a ciò che ci verrà dato nello schermo. E quindi, ad esempio, è un film che bisogna rivedere almeno 3 volte, ma non perché non siamo né tedeschi, ma perché, come un saggio, e Tiziana lo può dire meglio di me, va letto più volte, ma anche un romanzo probabilmente, ma insomma. Certe cose vanno lette e rilette, come certi testi vanno scritti e riscritti, così è plausibile che un film debba essere rivisto più volte, anche privatamente, da soli. Una cosa che io direi è che teniamo il file del film e qualcuno, perché siamo in pochi, ma dei presenti, se ha bisogno di rivederselo, gli diamo il file e se lo rivede. Non mi sono preparato abbastanza, a dire la verità, ho speso molte ore per cercare di mettere a posto. La versione di questo film è in 3 lingue. e non è detto che nelle versioni che si trovano online ci siano i sottotitoli. Per cui abbiamo fatto dei casini cercando di trovare i sottotitoli, poi non trovati, poi abbiamo preso i sottotitoli in portoghese, abbiamo preso una traduzione fatta a macchina e messo i sottotitoli in italiano dentro il file, questo strano file che si chiama SRT, che è il file che genera i sottotitoli nei software. Adesso abbiamo fatto un po' di casini, abbiamo finito oggi pomeriggio, un'ora fa, di sottotitolare, ma l'esperienza io l'ho visto 4 volte a questo punto, e devo dire che lo vedrei anche una quinta. L'ho visto un paio di volte intero, poi a pezzi, poi ho letto tutta la sceneggiatura, il dialogo, la voce, il commentario, e poi ho rivisto gli altri pezzi. È un film che non si finisce di vedere, ci sono delle proposizioni, delle posizioni direi teoriche, che si possa fare teoria col cinema è una cosa molto complicata, e non sono io l'addetto più capace a raccontare questa faccenda, ma mi sembra che questo sia un tentativo in questa direzione. Ha senso? Uno potrebbe dire, scusi, ma no, per me ha senso. Evidentemente è vero anche che questo produce un oggetto, starei per dire scandalistico, ma starei per dire un oggetto che non si può maneggiare con facilità, non so come chiamarlo, insomma un oggetto visivo che è qualcosa di più di una visione, che induce in riflessioni, che quindi non permette di stare in poltrona seduti così e dice vediamo come va a finire, non va a finire, ma e c'è un finale straordinario, che potrebbe essere persino ascritto a un cinema narrativo classico. C'è un finale con cui ci sono dei vincitori contro degli altri, in sostanza, e i vincitori sono i più deboli. Il film finisce con la narrazione di una rivolta in un campo di concentramento, che è una rivolta in cui si riesce a bruciare a distruggere una camera a gas. Ciò che, e il film è tutto su questo, l'immagine non riusciva a far notare a quelli che volevano distruggere quel mondo così cattivo su cui alcuni di loro erano anche disposti ad allearsi, ma insomma, che i nazisti avevano costruito, quell'idea di mondo così cattiva che l'idea che i nazisti avevano costruito. Mi fermerei qui, non possiamo vedere un altro. Lui ha fatto almeno 4 film su che cos'è vedere attraverso le immagini, e noi abbiamo con le immagini negli ultimi tempi, in questi ultimi mesi, giorni, persino un rapporto, io direi perverso, perverso sessualmente, esatto, un rapporto pornografico, con le immagini della morte, della guerra, della distruzione, che alternate all'immagine della pubblicità del latte e dei biscottini, forse non sono, come dire, il loro scopo non è mai stato un buono scopo, ma oggi è palese la spettacolarità dell'orrore. Il più bello spettacolo è la guerra, è inutile farsi illusioni, domina come al monopolio della morte, quando si è esplicita, e così domina l'immaginario. E noi perdiamo il contatto con l'esperienza e ci affidiamo all'esperienza della visione, che spesso consideriamo identica all'esperienza dei corpi che si intercettano nella vita. Questa discrasia è grave, mi dispiace dirlo, ma è grave, perché orienta il nostro pensiero, e orienta soprattutto in tempi di guerra il nostro pensiero sulla guerra. Credo che questo film possa disorientare il nostro pensiero, che viene orientato ogni qualvolta accendiamo un cazzo di televisore o guardiamo qualche puttanata da qualche parte, di cui non siamo capaci di farne a meno. Resistiamo, ma non siamo capaci di farne a meno, non siamo capaci di esiliarci da quel mondo rappresentato lì, come se ci fosse sufficiente questa rappresentazione. Questo mette in crisi quella roba lì, perché fa vedere che orrore e immagine sono molto vicini e sono uno, come dire, il rovescio dell'altro. Questa è un'affermazione molto grave, che noi abituati a considerare le immagini in fondo naturale, è ovvio che faccio una fotografia, è ovvio che mi guardo rappresentato in un pezzettino di carta, è ovvio che mi vedo, che vedo il mondo dentro un rettangolo di cristalli liquidi. Questa cosa qua, messa in crisi, ci manda... ho la sensazione che ci possa generare delle reazioni, diciamo, ah, che stronzata intellettuale, che cazzo, occorre menarselo, guardo la televisione, cerco di capire cosa succede e vado avanti così. Qui non si dice, in fondo non si può andare avanti così. E mi fermerei qua, non mi arrisco a dire altre stupidaggini. Sono molto contento che partecipo a questa piccola avventura tiziana che a cui abbiamo pregato di poter fare delle considerazioni a partire dai lavori di Paul Virilio, di cui noi conosciamo soprattutto Cinema e Guerra in Italia, o io soprattutto conosco Cinema e Guerra in Italia, ma che ha ragionato su alcuni elementi della modernità e del rapporto tra guerra come innovazione e perdita dell'esperienza diretta della vita. Questa mi pare una delle cose su cui non potremo mai smettere di riflettere abbastanza. Questa è la mia impressione. Se volete, nei prossimi film contro la guerra metteremo altri film di Farocchi. No, ci sono delle storie, dei film meravigliosi. Lui a un certo punto si chiede in un film che cosa vediamo, come vediamo. Come vediamo? È una cosa che non ci chiediamo mai. È naturale che devo vedere un'immagine e dico, ah cazzo, quello lì. Pensate a che distanza si situa l'esperienza che abbiamo avuto quando 30, 40 anni, non lo so, voi siete più giovani di me, ma insomma, quando si vedevano i politici che andavano a fare come si chiamano, quando si parla in pubblico? I comizi. Quale politico cazzo va a fare i comizi in una piazza? Non lo so. Io ricordo l'ultima volta che ho visto un politico che girava per strada, aveva 6 guardie del corpo e non era uno di destra che aspettava che lo aggredissero in 10 minuti. Però c'è gente che ti dice, ah ma guarda quello lì è proprio bravo, ma com'è proprio bravo? Hai visto un rettangolo con dentro, come dicevano i primi che andavano nei cinematografi dell'Ottocento, delle ombre. Adesso le ombre erano più, sono meno ombre da questo punto di vista, e noi incorporiamo questa nostra naturalizzazione dell'immagine che diventa subito una persona. L'immagine di una persona è la persona, e questa contraddizione, non so come chiamare, non ho le parole più adatte, questa contraddittorietà dell'esperienza, una parte di un mondo parallelo alla nostra esperienza quotidiana, non può non produrre dei danni. Mi dispiace, ma mi riferisco a un lavoro di Postman, Neil Postman, che insegnò alla Columbia University negli anni 80, che scrisse un libro che si chiama Divertirsi da morire, in cui dice, inutile menarsi, la televisione fa male, ha rovinato, la televisione è la distruzione di ogni possibilità di interrelazione, di usare le parole, i discorsi, il ragionamento come momento di scambio e di crescita collettiva, anche attraverso la critica, anche attraverso il dibattito, anche attraverso il litigio, non ha sua importanza, e la, come dire, gestione della sfera pubblica attraverso la televisione si riduce, come disse un presidente a un altro che stava, sempre riportando Postman, che era il candidato alla presidenza, e gli disse, che cosa devo fare? Gli disse quello per... gli ha detto il presidente uscente, devi dimagrire. Ecco, se questo sono, come dire, non so come chiamarli, i paradossi della politica che noi conosciamo, è vero che un certo cinema e che le immagini consumate come consumiamo le patatine, e le patatine fanno male, dovremmo verso questa produzione di immagini che consumiamo quotidianamente, avere una maggiore attenzione, così tanta abbiamo attenzione di non bere l'acqua inquinata, come dice Postman. Postman dice che la ragione occidentale viene inquinata dalla televisione, e dice che se un fiume è inquinato la prima volta non puoi più, cominci a non bere l'acqua, poi non ci sono più i pesci, poi alla fine il fiume è finito e tu cosa fai? Non hai più quella risorsa vitale. Così è plausibile che si possa pensare che in certi ambiti sociali, in certe società, non ci sia più una sfera pubblica, ma ci sia una sfera mediatica, mediologica, medio non so come chiamarla, su cui appunto Virgilio avrà ben riflettuto a lungo. Esatto, molti con cui non riusciamo ancora a fare i conti fino in fondo. Questo è la mia. Per questo abbiamo proposto questo tipo di cinema. Speriamo che non vi spacchiate i coglioni. No, non vi spacchiate i coglioni. No, ma il problema è, bisogna vederlo più volte. Impossibile. No, ringrazio Tiziana che è venuta e che ci parlerà di Virilio e delle osservazioni che in relazione a questo bellissimo film. E basta. Poi io. No, io sarò veloce, intanto devo ringraziare veramente Flavio per questa opportunità, non avrei mai visto questo film, non avrei mai visto questa frattura dello sguardo che viene proposta e spero, è un film complicato ma molto affascinante, perché apro con un piccolo preambolo. Che cosa accomuna, a mio avviso, questo film con tanto lavoro fatto da Paul Virilio, eccetera, eccetera, che è un, per chi non lo conosce, insomma, architetto, urbanista, filosofo, che ha vissuto in maniera molto eretica tutto il panorama francese e anche italiano. Gli accomuna una critica dello sguardo, gli accomuna una rottura possibile dell'educazione allo sguardo di quel animale che noi siamo, che nasce preeminentemente olfattivo e diventa preeminentemente visivo. Qui c'è il passaggio. No, noi abbiamo un passaggio di specie che è una frattura del nostro modo di stare al mondo e di creare, come dire, l'idea anche di governo, diciamola tutta, dominio del mondo, che non passa più attraverso la perimetrazione di un territorio, ma passa attraverso il modo in cui un territorio viene captato, monitorato e cartografato. Allora, io proponevo alcune connessioni, questo sarà il mio piccolissimo contributo stasera. A partire da questa concezione, quello che sviluppa, a mio avviso, Virilio di molto interessante è una riflessione sulla urgenza divenuta permanente dell'incidente. La guerra è un incidente permanente. La guerra è uno status che si coniuga, questo invece è mio come punto di riflessione, con l'immunizzazione come tecnologia di un'urgenza, no? Che si produce sempre e che trova nella guerra una sintesi perfetta. Il secondo passaggio che si connette, a mio avviso, molto bene con questo film è l'idea che non solo l'incidente, ma la tecnologia abbia assunto una trasformazione dello sguardo tecnico, che è uno sguardo che nasce in ambito militare. E non dimentichiamoci che il modo di mappare, trasformare, guardare i territori ha nella disciplina militare la sua sperimentazione e il suo stato di eccezione possibile. E tutta la cartografia contemporanea, ma anche antica, nasce da un'esigenza militare. Quindi la connessione tecnologia e controllo militare dei territori, dei corpi e delle soggettività, nonché delle popolazioni, qui è Foucault a cui rimando, nasce in quell'ambito lì. Poi si dispiega come modalità diffusa, sociale, del civile, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo a che cosa ci porta? A una riflessione però sul presente che ha un quid in più, un quid specifico. Il quid che Virilio individua è quello dell'accelerazione. La guerra, le modalità attuali di governo e controllo dei territori subiscono un'accelerazione che, come dire, viene immediatamente, no, dall'apparato tecnologico con il quale si cerca di governare. Attenzione, questa tecnologia non è più dissociabile dalla comunicazione. La comunicazione entra compiutamente nell'ambito delle tecnologie che trasformano lo sguardo, le sensibilità, come un elemento fondamentale per armonizzare che cosa? Il fatto che diceva, indicava Flavio prima, cioè siamo spettatori passivizzati, l'avrebbe detto già il buon Guy Debord, ma abituati a una narrazione pornografica dell'orrore che ci accade. Perché dico pornografica? Perché la pornografia ha in sé un elemento di sollecitazione sempre più forte, no? Dell'emozionalità. Non sto parlando di sentimenti, parlo di emozioni. Ossia, la comunicazione, il marketing, bla bla bla, lavorano sul fatto che noi siamo spettatori mediamente passivi, isolati, atomizzati, e abbiamo bisogno di un quid in più di sollecitazione che ci porti a guardare quell'evento. Ma quell'evento non ci tocca e non ci riguarda. E io su questo vorrei essere chiara, anche quanto sta accadendo non è un'esperienza affettiva, è un'esperienza deprivata radicalmente a livello sensoriale. Allora, a mio avviso, il legame che volevo un po' proporre tra questo film e il lavoro che ha fatto per esempio Virilio sui bunker, che sono una sorta di mito archetipico, no, quasi, dell'idea della guerra e al contempo della protezione, sia una frattura di esperienza. La possibilità, cioè, di non avere la narrazione tradizionale a cui siamo allevati, abituati, di una descrizione più o meno compromessa per motivi vari, che adesso qui non vale neanche la pena di star lì a citare, ma di avere una possibilità di entrare in quelle crepe, in quelle feritoie che si aprono tra un'esperienza che non facciamo, perché è un'esperienza, ancora Virilio, virtuale, dematerializzata, e che però ci riguarda da un punto di vista, uso un termine un po' roboante, di una sorta di mega psiche collettiva che si confronta con la mega macchina che produce devastazione e distruzione. Dico un'altra cosa. In questo film e nei lavori di Virilio è presente l'elemento del negativo, un elemento che la sinistra ostinatamente, un certo pensiero, una certa tradizione di ricerca e di pensiero della sinistra si è ostinata a mettere sempre oltre sé, fuori da sé. E qui c'è invece un'acquisizione, una consapevolezza che questo elemento del negativo è qualcosa che ci concerne, che ci riguarda, che ci appartiene, e appartiene a questa distorsione, direi antropologica, un po' inevitabile rispetto al fatto che la tecnica, rispetto a tempi più antichi, ha acquisito un'autonomia. E quindi in molti studiosi, in molti ricercatori, iniziano a porsi il problema della disattivazione dell'atto tecnico. Perché non è più immaginabile, no? L'idea di una tecnica solo come potenziamento, di cui la guerra sarebbe la massima rappresentazione, quanto forse iniziare a porsi il problema non tanto del limite, ma di che cosa manifesta la tecnica di quel quid del negativo della nostra specie in primis, che forse occorre iniziare a pensare che andrebbe disattivato. Poi, adesso qui non mi dilungo su una parte che non è compresa in questa sera, ma io credo che tutto un contributo della lettura femminile, più ancora che femminista, abbia lavorato, che non è tanto la questione del patriarcato, che francamente sì, mi interessa, ma fino a un certo punto, ma è proprio di un'educazione sensoriale diversa, una immediatezza che questo dominio della visione tecnica come potenziamento quasi dell'uomo vitruviano, se potessi dire così, inizia ad esprimere come forma della distruzione. Ma non vi rubo più tempo, io ringrazio tutti perché ho avuto un'occasione preziosissima, grazie. Prendo l'hard disk e vado via. Brandet das Meer an das Land? Unregelmäßig, nicht regellos? So bindet diese Bewegung den Blick, ohne ihn zu fesseln, und setzt Gedanken frei. Die Brandung, die Gedanken bewegt, wird hier in ihrer eigenen Bewegung wissenschaftlich untersucht. Im großen Wellenkanal von Hannover. Noch sind die Bewegungen der Wasser weniger erforscht als die des Lichts. Alles klar, ja, sag mal, normalerweise solltet ihr das wissen als Deutsche, dass ihr euch hier bei Elbe 1 zu melden habt. Und mich würde mal interessieren, wo Sie eigentlich hinwollen, oder? Wir wollen hoch nach Helgoland. Und von wegen melden, euch hat jetzt zwei Sommer gerufen, aber auch nicht. Auf welchem Kanal haben Sie denn gerufen, oder? Auf der 16 erstmal. Das kann nicht angehen, dann hätten wir Sie gehört. Ist in Ordnung, ich habe aber soweit mitbekommen. Verkehrsinformation für Sie habe ich hier vorliegen. Wir haben ausgehend gemeldet, gerade quer ab unserer Position, die Kehrwiederbound für Bremen. Aufklärung. Das ist ein Wort in der Geistesgeschichte. Aufklärung. ...1858 in Wetzlar. Der Regierungsbauführer Meidenbauer hatte die Aufgabe, die Fassade des Doms zu vermaßen. Um die Kosten für ein Gerüst zu sparen, fuhr er mit einem am Flaschenzug hängenden Korb an der Fassade entlang, wie ihn die Fensterputzer benutzen. 1858 in Wetzlar, als er eines Abends vom Korb in ein Fenster des Turms steigen wollte, da schwang der Korb von der Fassade fort und Meidenbauer drohte abzustürzen. In dieser höchsten Not schlug ich mit der rechten Hand in das schräge Gewände und stieß den Korb mit dem linken Fuß weit in die Luft. Die Gegenwirkung reichte aus, den Körper in die Öffnung zu schieben und so fort. Beim Hinabsteigen kam mir der Gedanke, kann das Messen von Hand nicht durch das Umkehren des perspektivischen Sehens, das durch das fotografische Bild festgehalten wird, ersetzt werden? Dieser Gedanke, der die persönliche Mühe und Gefahr beim Aufmessen von Bauwerken ausschloss, war der Vater des Messbildverfahrens. Die Idee, aus Fotografien Messwerte zu gewinnen, kam Meidenbauer, nachdem er in Todesgefahr geschwebt hatte. Das soll heißen, es ist gefährlich, sich leiblich am Schauplatz aufzuhalten. Sicherer, man nimmt ein Bild. Nach erster Veröffentlichung des Gedankens bot das preußische Kriegsministerium an, die Kosten für einen Versuch zu übernehmen, wozu es nicht kam, da gerade Krieg war. Die erste große Vermessung nach Fotografien erfolgte an der Festung von Saarlouis 1868. Später regte Meidenbauer die Gründung von Denkmalarchiven an, was einen Zusammenhang schafft, da die Militärs zerstören und die Denkmalpfleger bewahren. Er schrieb: Es ist vielleicht für manchen unglaublich, aber durch Erfahrung festgestellt, man sieht im Messbild nicht alles, aber vieles besser als am Orte. Dieses Bessersehen ist die Gegenseite zur Todesgefahr. Mühsam und gefährlich, sich am Orte leiblich aufzuhalten. Sicherer, man nimmt ein Bild und wertet dieses später, vor den Wettern geschützt, am Arbeitstisch aus. Ja, da kommt jetzt diese Kaserne. Siehst du das im Panzer drin? Jetzt warte mal, ich schau mal nach. Ja, die Bezugskoordinate müsste sein Uniform Papatengo 53 15 83 04. Schau. Schau mal durch, was das für ein Panzer ist. Siehst du hinten den runden, den Luftfilter, der da drin ist? Ja. Ja, also ich meine, das wäre der M60 oder sowas. Ja, ne? Korrekt. Wie einem Fotoapparat entgegen sein? Das Erschrecken beim ersten fotografiert werden. ...1960 in Algerien. Frauen werden zum ersten Mal fotografiert. Sie sollen Identitätskarten bekommen. Gesichter, die bisher den Schleier getragen haben. Nur Nahestehende haben diese Gesichter ohne Schleier angeschaut. Familie und Hausgemeinschaft. sieht man in ein vertrautes Gesicht, so fügt man ihm etwas von der gemeinsamen Vergangenheit hinzu. Die Fotografie hält den Augenblick fest und schneidet also Vergangenheit und Zukunft ab. Und steht da auch einer? Da? Nee, da steht keiner da. Das ist so, das ist der Wärmeschatten. Da stand bis vor kurzem einer und man sieht unterschiedlich starke Schatten zum Beispiel. Der ist schwächer, der ist ganz stark noch. Man sieht es auch an diesem vorhandenen Abgasstrahl, der von der ehemaligen Aufwärmung herrührt. Mhm. Man kann also sagen, dass der hier noch länger dort gestanden ist als der zum Beispiel. Und wie lang? Ja, auf die Länge oder auf die Zeit kann man nicht eingehen. Man kann eben nur sagen, das war länger als das, aber in Minuten kann man es nicht ausdrücken. Mhm. Und man sieht auch sehr schön den unterschiedlichen Befüllzustand der Flächen. Das heißt also, da ist zum Beispiel Spritträder hier und da ist kein Flugzeugkraftstoff drin. Mhm. Und dann da zum Beispiel, der hier stand wahrscheinlich genauso lange da wie der und die beiden sind weniger lange gestanden. Das sind also diese Aussagen, die man aus diesen Infrarotaufzeichnungen rausholen kann. 1960 in Algerien, ein zum Militär eingezogener Soldat, Marc Garanger, fotografiert die Gesichter von Frauen, die noch nie fotografiert wurden. Sie sollen Identitätskarten bekommen. Gesichter, die bisher den Schleier getragen haben. Der Schleier bedeckt Mund, Nase, Wangen und lässt die Augen frei. Die Augen müssen es gewohnt sein, einem fremden Blick zu begegnen. Der Mund kann es nicht gewohnt sein, angeschaut zu werden. Ein Mund, um etwas schmecken zu können, muss seinem Gegenstand nahe kommen. Das Auge, um sehen zu können, es kann seinem Gegenstand fernbleiben. Aufklärung, das ist ein Wort in der Geistesgeschichte. Aufklärung, das ist ein Wort in der Militärsprache. Die Luftaufklärung. In Mitteleuropa ist der Himmel meistens bedeckt. Klare Sicht nur an rund 30 Tagen im Jahr. Am 4. April 1944 war der Himmel wolkenlos. Vorausgegangene Regenfälle hatten den Staub in der Luft gebunden. Amerikanische Flugzeuge waren in Foggia, Italien gestartet und flogen Ziele in Schlesien an. Fabriken für synthetisches Benzin und Gummi, Buna. Beim Anflug auf die im Bau befindlichen Anlagen der IG Farbenwerke löste ein Flieger den Fotoapparat aus und machte ein Bild vom Konzentrationslager Auschwitz. Erstes Bild von Auschwitz. Aufgenommen aus 7000 Metern Höhe. Die Bilder im April 1944 in Schlesien aufgenommen, kamen zur Auswertung nach Mettenham in England. Die Auswerter entdeckten ein Kraftwerk, eine Karbidfabrik, eine für Buna im Bau befindlich und eine zur Benzinhydrierung. Sie hatten keinen Auftrag, nach dem Lager von Auschwitz zu suchen, und also fanden sie es nicht. Wie nahe das eine beim anderen liegt, die Industrie, das Lager. Erst 1977 gingen zwei Angestellte der CIA daran, die Luftaufnahmen von Auschwitz im Archiv zu suchen und auszuwerten. Erst 33 Jahre später wurden die Wörter eingeschrieben. Die Wörter Wachturm und Haus des Kommandanten und Erfassungsstelle und Hauptquartier und Verwaltung und Zaun und Hinrichtungswand und Block 11. Und wurde das Wort Gaskammer eingeschrieben. Angeregt vom Erfolg der Fernsehserie Holocaust, die Leiden und Sterben anschaulich machen will und also verkitscht, gaben zwei Mitarbeiter der CIA die Koordinaten aller Ziele von strategischer Bedeutung, die in der Nähe von Konzentrationslagern gelegen und also auch die der IG Farbenwerke Monowitz in den Computer des Bildarchivs. Es muss von allem Bilder geben. Sie werteten die nach 33 Jahren aufgefundenen Bilder außerhalb ihrer Dienstzeit aus und schrieben: In einem besonders gesicherten Areal neben den Gaskammern steht ein Fahrzeug. Augenzeugen haben von Lastwagen berichtet, die wie Rotkreuzfahrzeuge bemalt waren und den Neuankommenden die Hoffnung machten, sie kämen in ein Lager nach dem internationalen Reglement. In Wahrheit fuhren diese Fahrzeuge das Giftgas Zyklon B. Könnte dies ein solcher Wagen sein? Die Auswärter haben keine letzte Sicherheit. Im Januar 1945 liegt Schnee und die Füße der Arbeitssklaven in den Buna-Werken haben ihren Weg ins Bild eingetragen. In diesem Januar 1945, als die Rote Armee näher kommt, hat die Baracke, in der die SS an Menschen Versuche anstellte, die sonst nur an Tieren gemacht werden, eine durchgehende Schneedecke. Ist also wahrscheinlich schon geräumt. Während auf den Dächern der umliegenden Baracken der Schnee im Schmelzen ist, diese also noch belegt sind. Die Auswärter verifizieren, bewahrheiten also die Existenz der Lager in allen Einzelheiten und tun dies mit Lust am Spezialistensein. Seit es die Fotografie gibt und die Fliegerei, gibt es auch die fotografische Luftaufklärung. Dieses Bild machte eine Taube mit umgeschnalltem Fotoapparat. So muss der Katze ein Teppich erscheinen. Das Muster des Teppichs ist für den aufrechtstehenden Menschen gewebt, für die Aufsicht. Der Mensch muss neu lernen, die Muster der Erde aus der Luftperspektive zu erkennen. Eine Fibel kommt heraus für das neue Weltbild mit Heuernte und Gutshof und Tische und Stühle im Gartenrestaurant und Wäsche auf der Leine und... As an example of eye movement analysis in ergonomic research, we will show you how it is being used in our helicopter studies. The pilot wears the well-known NAC iMark recorder. We will now take off for a short flight. Now the pilot must take action to clear a bridge. Und Panzerspuren im Sand und Artilleriestellungen im Schnee und schnurgerade Fußwege der Soldaten zwischen Flakstellungen, gute Wegedisziplin und naturförmige Fußwege über den verschneiten Kasernenhof, Verletzung der Wegedisziplin und Gefangene im Lager und in Baracken und Toiletten am Strand und die Schiffe der Alliierten bei der Landung in Salerno. Wie Sterne. Diesen Sternen wird eine Deutung. Machst du was kaputt? Es geht, es geht. Die Renault-Werke in Paris-Billancourt zerstört. Ein Jahr später wieder aufgebaut und der Wiederaufbau fotografiert. Und erneut angegriffen und der Angriff fotografiert. Und wieder zerstört und die Zerstörung im Bild festgehalten. Weil Bomberpiloten schlecht einschätzen können, ob sie ihr Ziel getroffen haben und mit welcher Wirkung, fing man im Zweiten Weltkrieg an, den Bomberflugzeugen Kameras einzubauen. Die Fotografie, die bewahrt, die Bombe, die zerstört, das drängt jetzt zusammen. Die Bomberpiloten hatten den ersten Arbeitsplatz, der mit der Kamera zur Kontrolle der Wirksamkeit ausgerüstet wurde. Die Werkbank eines Metalldrückers. Die Werkzeuge zum Metalldrücken. Drückstähle. Fritz Peters, der diese Aufnahme 1982 machte, schrieb: Ich sah einen Fabriksaal, der etwa zu Beginn dieses Jahrhunderts aufgehört haben musste, den technischen Fortschritt mitzumachen. An der Decke zu erkennen, die Transmissionswelle zur Übertragung der Antriebskraft auf die Maschine. Bei Holzformen kommt es immer vor, dass sie sich verziehen, weil die ja jetzt jahrelang auch liegen. Die Arbeit des Metalldrückers. Mit einem Drückstahl zieht er ein rotierendes Metallstück über eine hölzerne Form. 1982 starb der Inhaber der letzten Metalldrückerei in West-Berlin. Und es gab niemanden, der den Betrieb fortführen wollte. Fotografien von der Werkstatt, die sich leert. Die Arbeitsmittel sind auf den Hof gestellt. Zu denken, man will sie dem toten Handwerker in die Grabkammer geben, wie den Pharaonen ihr Gold. Statt Gold Silber. Nur das Silber zur Schwärze im Korn der Fotografie. Die Metalldrückerei geht auf die Gewerke der Gürtler und der Rüstungsschmiede zurück. Diese trieben und ziselierten das Metall zur Formgebung mit Hammerschlägen. Mit vielen 10.000 Hammerschlägen trieb der Kupferschmied die Hohlform aus dem Blech. Metalldrücken ist eine Technik der Reproduktion. Er ist etwa 180 Jahre alt, kaum älter als die Fotografie. Drück- und Stanzautomaten werden jetzt den Metalldrücker ersetzen. Die Drückerei Grasmee und Co. stellte 60 Jahre lang Schalen, Vasen, Kochtöpfe, Fingerhüte, Beleuchtungskörper und andere runde und hohle Halbfabrikate für industrielle Abnehmer her. Im Zweiten Weltkrieg wurden die größten Bleche gedrückt, für Suchscheinwerfer, die den Himmel nach Flugzeugen ableuchten. Die Flugzeuge ihrerseits warfen Leuchtbomben wie ein Blitzlicht um die Erde für ein Foto zu erhellen. Die Metalldrückerei hatte versucht, ein wenig von der Kriegsproduktion zu leben. Kriegsproduktion ist Massenfertigung und Massenfertigung ist der sicherste Tod der kleinen Handwerksbetriebe. Mit der Massenfertigung werden die Güter wohlfeil und sie sind im Augenblick ihrer Fertigstellung schon halb auf dem Abfall. Man wirft die alten Arbeitsgerätschaften, die nicht mehr gebraucht werden, auf den Schrottplatz. Das Militär will jetzt Bilder verarbeiten. Die Militärs, hier und anderswo, nehmen in einem Fort Bilder von der Welt und mehr, als die Augen der Soldaten auswerten können. Ein Programm wird entwickelt zur optischen Sensorik, das Würfelaugen zählen kann. Mehr Bilder von der Welt, als die Augen der Soldaten auswerten können. Ein Programm wird entwickelt, das Luftbilder verrechnet und Gegenstände mit einer Eigenbewegung, hier Autos, isoliert. Mehr Bilder werden erzeugt, als die Augen der Soldaten verbrauchen können. Ein Programm wird entwickelt, das auf Infrarotbildern Menschen und Fahrzeuge automatisch identifiziert. Wie einem Fotoapparat entgegen sein. Erster Gedanke: Warum die vielen Scheinwerfer, wird hier ein Film gedreht? Alfred Kantor, der 3 Konzentrationslager, darunter Auschwitz, überlebte, machte gleich nach der Befreiung diese Zeichnungen. Einige nach Skizzen, die Mithäftlinge für ihn bewahrten, die meisten nach seiner bildlichen Einprägung. Hier gibt er die Ankunft in Auschwitz wieder und beschriftet den Güterwagen mit DR, Deutsche Reichsbahn, Kassel. Der Ausstatter der Fernsehserie Holocaust ist dieser Schrift gefolgt. Die Angekommenen müssen ihr Gepäck fallen lassen. Sonderkommandos werden es einsammeln. Zyklon B-Transport im getarnten Lastwagen. Getarnt mit dem Roten Kreuz. Alfred Cantors Zeichnungen sind auf Tatsächlichkeit aus. Tatsächlich hatten die Betonpfähle der Lagerumzäunung diese Krümmung. Und sie sollen Fotografien ersetzen, wie das die Zeichnungen vor Gericht tun, wo das Fotografieren nicht erlaubt ist. Einprägung von einem Ort, von dem es keine Überlieferung in Fotografien geben kann. Tatsächlich haben die Nazis in Auschwitz fotografiert. Diese Fotografien machten zwei SS-Männer in der sogenannten Abteilung Effekten. Effekten, das ist die Habe derer, die lebendig oder tot im Lager angekommen sind, nach mehrtägiger Fahrt im Güterwaggon. Seit die Behörden fotografieren, wird alles mit Bildern begleitet. Noch das selbst begangene Verbrechen. Ein Bilderberg wächst dem Aktenberg nach. Dieses Bild machten heimlich unbekannte Häftlinge von Auschwitz. Sie wollten die Wahrheit über das Lager verbreiten. Tatsächlich fotografierten die Nazis in Auschwitz. Sie veröffentlichten davon nichts. Es schien ihnen geraten, jede Wahrheit über das Lager zurückzuhalten. Kam ein Zug in Auschwitz an, so nahm die SS die sogenannte Aussortierung vor. Sie teilte die Angekommenen in die Arbeitsfähigen und die Nicht-Arbeitsfähigen ein. Für nicht-arbeitsfähig galten die Kinder unter 15 und die Männer und Frauen über 40, alle Kranken und alle Frauen mit Kindern. Sie alle wurden gleich in die Gaskammer gebracht. Eine Frau ist in Auschwitz angekommen. Der Fotoapparat erfasst sie in der Bewegung. Der Fotograf hat seinen Apparat aufgebaut und als diese Frau vorbeikommt, löst er ein Bild aus. Wie er auf der Straße einen Blick werfen würde, weil sie schön ist. Die Frau versteht es, mit der Stellung des Gesichts diesen Fotoblick aufzufangen und mit den Augen, um ein weniges am Blickwerfer vorbeizuschauen. Auf einem Boulevard sähe sie so an einem Herrn, der ihr einen Blick gibt, knapp vorbei auf ein Schaufenster. Und mit diesem Vorbeisehen sucht sie sich in eine Welt mit Boulevards, Herren und Schaufenstern zu versetzen, fort von hier. Das Lager von der SS geführt, soll sie zugrunde richten. Und der Fotograf, der ihr Schönsein festhält, verewigt, ist von der gleichen SS. Wie das zusammenspielt, bewahren und zerstören. Thank you. Die SS hat diese Bilder gemacht. Der Fotoapparat gehörte zur Lagerausrüstung. Die Luftbilder geben die Opfer aus einem Abstand von 7000 Metern wieder. Im fotografischen Korn finden Sie einen Schutz der Persönlichkeit. Hannah Arendt schrieb, die Konzentrationslager seien Laboratorien gewesen. Laboratorien, in denen experimentiert wird, ob der fundamentale Anspruch der totalitären Systeme, dass Menschen total beherrschbar sind, zutreffend ist. Hier handelt es sich darum, festzustellen, was überhaupt möglich ist und den Beweis dafür zu erbringen, dass schlechthin alles möglich ist. Durch die unterschiedlichen Aufnahmestandorte anders aufgenommen wird, anders abgebildet wird, das blinkt. Ne? Verändert, wenn Sie so wollen. Das ist eben auch die Hauswand. Ne? Ja, die einmal, sich ja auch einmal von, so. Von links und einmal von rechts, sage ich mal, oder von hier vom Dach her und einmal vom Giebel her gesehen werden. Ne? Die Stützen. Ja, also alles, was gegenüber der Objektebene ist nicht richtig, aber gegenüber der Bildebene, sagen wir mal, verschoben ist. De quelle couleur tu fais les ongles? Oh, je sais pas encore exactement, peut-être un peu violet. Meine Zielsetzung ist immer noch die, dass man ihn tatsächlich mal die Videokamera nicht unten aufs Feld richten, sondern auf eine Person zum Beispiel, die davor irgendwie dann vorbeigeht und die dann durch den Roboter skizzieren lassen. Porträtmal, ja. Alfred Meidenbauer, der in der Fotografie das Messbild entdeckte, er regte auch die Gründung von Denkmalarchiven an. Er schätzte ein, die großen künstlerischen Leistungen des Menschen lägen im Vergangenen, und er schlug vor, Bauwerke zu fotografieren, um aus den Bildern den Aufriss gewinnen zu können. Für den Fall der Zerstörung. Aufgeschlagen ein Album der Preußischen Messbildanstalt 1937. Innenansicht von Bürgerhäusern in der Vossstraße, im Zentrum von Berlin. Die Dinge sind mit Selbstgewissheit an ihrer Stelle. Die Fotografie bestätigt ihnen, dass sie am rechten Orte sind. Bestand wird aufgenommen. Die Messbildanstalt erfasst die Zeile Haus für Haus, sodass man aus den Bildern den Aufriss wird gewinnen können. Derweil sind schon Baufirmen dabei und haben die Fenster ausgebaut. Am Ende der Zeile ist schon der Bauplatz gebrochen für die neue Reichskanzlei. Die Dinge bekommen vom Lichtbild bestätigt, wie recht sie an ihrem Orte sind. Dann werden sie fortgeschafft. Türrahmen und Parkett sind dem Bestand schon entnommen. Meidenbauers Todesangst hatte eine Behörde gestiftet. Und es ist an einer Behörde, mit der nächsten Behörde zusammenzuarbeiten. »1937 war die Generalbauinspektion dabei, die Berliner Innenstadt für eine Neugestaltung abzubrechen. Der Abbruch wurde mit Sorgfalt vorgenommen, um die Baumaterialien zu erhalten und dauerte für ein Haus bis zu 60 Tage. Ein Abteilungsleiter der Bauinspektion hat dieses Wunschbild gezeichnet, auf dem Artillerie das Baufeld freischießt. Als die Bombenflieger der Alliierten über Berlin kamen, nannte das Tagebuch dieser Generalbauinspektion dies eine wertvolle Vorarbeit für Zwecke der Neugestaltung. Die Bilder, die die Alliierten damals bei ihren Luftangriffen machten, werden heute benutzt, um Baugelände auf Blindgänger hin zu untersuchen, zu Zwecken der Neugestaltung. Der Angriff hat wahrscheinlich Daimler-Benz gegolten, oder? Ist hier in der Nähe, oder? Ja, auf jeden Fall. Das geht auch aus den Akten hervor. Das ist ein Fehlwurf wohl gewesen, ein bisschen zu weit ab. Ja, das war ein Angriff auf Daimler-Benz. Mhm. Im Plan zu diesem neuen Berlin der Industrieverwaltungen und Behörden hatten auch die IG Farben schon ihren Eintrag. Die IG Farben errichteten in Monowitz ein großes Werk zur Buna-Produktion und die SS lieferte die Arbeitskräfte. Schwere Arbeit bei Unterernährung und Krankheit. Manchmal starb an einem Tag der siebte Teil einer Gruppe. 30 von 200 starben an einem Tag. Arbeitskommando beim Marsch zur Arbeit in der Buna-Fabrik. Fesselballons im Hintergrund zum Schutz gegen Tiefflieger. Die IG Farben haben nach dem Krieg andere Namen angenommen, wie manche SS-Männer auch. Auf der Rampe von Auschwitz wurde eingeteilt, Tod oder Arbeit. Darin ist neben der Menschenverachtung auch eine Vergötzung der Arbeit. Schon damals hat es an Arbeitskräften so wenig gefehlt wie an Raum. Schon damals musste Arbeit beschafft werden und wurde beschafft. Mit Kriegsproduktion und Zerstörung. Woran nicht mehr zu glauben ist, das wird noch einmal vergötzt. 1960 in Algerien, die Kolonien. 1944 in Auschwitz, der Mensch als Arbeitskraft. Der Besitz von Kolonien. 1944 in Auschwitz, die Arbeit als einzige Bestimmung. Aufklärung. Ein Wort in der Geistesgeschichte und Militärsprache. Aufklärung, ein Wort in der Polizeisprache. Die Polizei will jetzt Bilder verarbeiten. Die Polizei, hier und anderswo, hat die Fotografien von Millionen, Tatverdächtige diese, gespeichert. Wie kann man das Gesicht eines Menschen in sicheren Ausdrücken beschreiben, sodass es von jedem wiedererkannt wird? Von jedem, also auch von einer Maschine. Wie ein Gesicht beschreiben. Die Polizei kann noch nicht das Gesicht eines Menschen erfassen, worin es sich gleich bleibt. In Jugend und Alter, in Glück oder Unglück. Die Polizei weiß nicht, was das ist, das Bild des Menschen. Das ist so, oder es ist besser manchmal nicht denken über das, nur wie... Doch, erst denken und dann zeichnen und dann wieder denken. Also beim Zeichnen kannst du nicht darüber sehen, nachdenken. Wenn das ist so, das... Ja, das ist gut, das kannst du machen. Gut, ja. Also manchmal war schon irgendwo ein Maß, du willst ja ein Maß finden. Und insofern ist Nachdenken... Und weil die Polizei nicht weiß, was das ist, das Bild des Menschen, wie ihn zu beschreiben, will sie ihn wenigstens vermessen, sein Bild in Zahlen ausdrücken. Allerdings tragen Männer Bärte und Frauen bemalen sich, um schön zu sein, was die Vermessung erschwert. Für eine exakte Menschenbildvermessung müssten die Haare herunter. Diese Messbilder machte Albrecht Dürer. Er gab sie seinem Buch Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und dem Richtscheit in Linien, Ebenen und ganzen Körpern bei. Die Kunstmathematiker der Renaissance suchten die zentralperspektivische Darstellung. Ein Körper wird nach den Regeln der projektiven Geometrie auf einer Fläche abgebildet. Dies geht der fotografischen Darstellungsweise voraus. Hier stellt Leonardo die Projektion der ganzen Erde auf die Fläche, die Bildebene, vor. Wieder Dürer. Er vermaß Körper, gewann aus dem Studium der Natur Zahlen und Regeln. Die Rechenmaschinen heute machen aus Zahlen und Regeln Bilder. Hier Piero della Francesca, damals Bilder zu Messwerten, heute Messwerte zu Bildern. In this KC-10 refueling mission, chain coordinate systems are used to represent the aircraft, its refueling boom, and the nozzle. SPX has the capacity simultaneously to process three dynamic objects independent of the eye point without affecting other system capacities. In England, die eisenzeitliche Darstellung von einem Pferd oder Drachen, der vom Kopf bis zum Schwanz über 100 Meter misst. Nur ein Gott kann die Idealdistanz einnehmen, das ganze Bild erfassen. Oder ein Flieger. Im Ersten Weltkrieg ein Feld, von einem breiten Weg diagonal durchzogen. In Wahrheit ein Flugzeughangar mit gewölbtem und mit Erde beworfenem Dach. Das Antlitz der Erde, wie man so sagt, maskiert mit Bart, Brille und Perücke. Simulated Thermal Imaging System, TIS mode, can be used not only for night vision exercises, but also for detecting and attacking targets in daytime that are camouflaged by fog or smoke. Was ist denn das da vorne? Ja, das ist aber... Nee, das ist nix. Das ist Schaden dieser Pushgruppe oder irgend sowas von der Pushgruppe. Nein. Keine Pushgruppe? Nee. Schau dir mal das Link-Breitenverhältnis an. Ich meine, dass es getarnt ist. Ach, das ist getarnt. Hm, vielleicht, dass das. Ne, aber für ein Schieb ist es wieder zu groß, ne? Na, schau mal. Nein, ich meine, das ist ein Schützenpanzer. Ja, Schützenpanzer? Der M113? Ja, M113 unterm Netz. Schau. Naja, doch, ja, wenn man genau. Da sieht man, weißt du, so das Netz, ne, wenn das so drüber, dass man hinten da das Stück vom Panzer sieht? Ja. Schau mal. Rechts hinten, ne? Da sieht man doch die Luke, ne? Diese rechteckige Luke sieht man hinten. Siehst du? Ja, ne? Ja. Leider haben wir nicht mehr gefunden als den einen Panzer. Damit ist der Auftrag erledigt, ne? Ja. Im Zweiten Weltkrieg der Bahnhof Dammtor in Hamburg bekam Vorbauten, auf die und sein Dach Wege und Bäume gemalt wurden. In Bremen wurde ein Arm der Weser mit Holz abgedeckt, denn Flussläufe wie Bahnanlagen geben dem Flieger Orientierung. Die Weser jetzt wie eine Landwirtschaftsfläche ein Neuland. Rotterdam. Die Benzintanks wurden mit Netzen überzogen und bekamen Baumattrappen aufgesteckt. Und Rummelsburg. Die Benzintanks bekamen eine Verkleidung, dass sie wie Mietskasernen mit Innenhof erscheinen. Die Nazis brachten ein Buch heraus mit Richtlinien zur Illusionsmalerei. Vielleicht ein Antidürer, vielleicht eine Aktualisierung. In Rechlin eine Flugzeughalle. Bemalt mit Siedlungshäusern, dazwischen Bäume. Dem Himmel soll es scheinen, die Kriegsanlagen werden zu Eigenheimen. Die Aufklärung der Alliierten deckte diese Tarnung und Täuschung auf und stellte ihre Aufdeckung in einer dazu bestimmten Zeitschrift vor. Enttarnte in Nordholz die Attrappe eines Flugplatzes, die die Bombenangriffe auf sich ziehen soll. In der Nähe der wirkliche Flugplatz. Das Vorbild um vieles undeutlicher als die Nachahmung. Neben die wirkliche Welt wird eine zweite gesetzt. Eine Welt der reinen militärischen Fiktion. Drei Tage nach dem ersten Luftbild von Auschwitz gelang zwei Häftlingen die Flucht. Sie wollten der Welt die Wahrheit über das Lager sagen. Der eine, Rudolf Rübber, damals 19 Jahre alt, war schon 2 Jahre in den Lagern. Er hatte beim Aufbau der Buna-Werke der IG Farben gearbeitet und kam dann zu arbeiten bei der Lagerverwaltung. Dort hatte er die Habe derer zu durchsuchen, die lebendig oder tot in das Lager eingeliefert wurden. Diese Habe nannten die Nazis Effekten. Rübber fand in dieser Habe seiner Mithäftlinge auch zu essen, was ihn bei Kräften und am Leben erhielt. Wieder diese Bilder, die die SS gemacht hat, um der Welt eines Tages zu zeigen, wie sie die Juden vernichtete. Unter den Kahlgeschorenen ein Mädchen, das lächelt. Es gab in Auschwitz außer dem Tod und der Arbeit auch einen schwarzen Markt. Es gab Liebesgeschichten und Widerstandsgruppen. Alfred Wetzler hatte in der Schreibstube gearbeitet. Er prägte sich das Datum, das Herkunftsland und die Zahl der Eingelieferten ein. Im April 1944 hatten Rübber und Wetzler außerhalb der stromgeladenen Umzäunung des Lagers zu arbeiten. Sie versteckten sich unter einem Bretterhaufen. Um die Spürhunde abzuhalten, legten sie russischen Tabak aus, der in Petroleum getränkt war, wie ihnen ein erfahrener Mithäftling geraten hatte. Nach 3 Tagen gab die SS die Suche nach den beiden auf. Unterwegs zur Slowakei wurden sie von einer Bäuerin aufgenommen. Rübber dachte, wenn er jetzt sterbe, habe er nicht umsonst gelebt. Er hatte die Wahrheit über Auschwitz an wenigstens einen Menschen weitergegeben. Hätte die SS die beiden auf der Flucht gefasst, sie hätte sie an diesem Galgen gehängt und zur Warnung einige Tage hängen lassen. Oder an der berüchtigten Wand zwischen Block 10 und Block 11 hingerichtet. Es war gefährlich, ein Augenzeuge zu sein. Hätten die Deportierten sich ohne Widerstand ins Lager bringen lassen, wenn die Wahrheit über Auschwitz gewiss gewesen wäre? Rübber und Wetzler erreichten die Slowakei und legten einen Bericht nieder. Sie beschrieben die Aussortierung. Sie bezeugten, dass kam ein Zug im Lager an, die SS die Angekommenen in 2 Gruppen teilte. Nach rechts zur Arbeit, nach links zum Tod. Was sie bezeugten, ist in Luftbildern eingeschrieben und kann diesen abgelesen werden. Ein Zug steht auf den Gleisen des Lagerteils Birkenau. Eine Gruppe Deportierter, zu jung, zu alt, zu schwach zur Arbeit, wird in Richtung der Gaskammern geführt. Komplex Krematorium 2. Das Tor steht schon offen. Gleich neben dem Tor ist ein Zierbeet. Hof und Gebäude sollten den Eindruck erwecken, hier sei ein Krankenhaus oder Sanatorium. Über dem Beet ein flacher Bau. beinahe nur im Schattenwurf der vorderen Wand auszumachen. Undressing Room. In diesem Raum bekamen die Eingelieferten gesagt, sie sollten sich zur Reinigung ausziehen. Über Eck daneben die Gaskammer. Sie war wie ein Duschraum ausgestattet. Sie konnte bis zu 2000 Menschen aufnehmen, die oft mit Gewalt hineingestoßen wurden. Dann verriegelte die SS die Türen fest. Vier Öffnungen sind auf dem Dach zu erkennen. Durch diese Öffnungen warfen, nach kurzer Wartezeit, um die Temperatur ansteigen zu lassen, SS-Männer, die Gasmasken trugen, den Giftstoff Zyklon B. Jeder in der Kammer starb innerhalb von 3 Minuten. Andere, die nicht gleich in den Tod mussten, stehen hier zum Aufnahmeverfahren Schlange. Hier im August 44 sieht man sie warten, dass man sie tätowiert, ihnen die Haare schert und eine Arbeit zuweist. Auch diese Arbeit wird die meisten vernichten. Die Nazis haben nicht gemerkt, dass man ihre Verbrechen fotografierte. Und die Amerikaner haben nicht gemerkt, dass sie es fotografierten. Auch die Opfer merkten nichts. Aufzeichnung wie in ein Buch Gottes. Die amerikanischen Flugzeuge fotografierten Auschwitz, aber sie griffen es nicht an. Nicht die Gleise, die zum Lager führten, nicht das Haus des Kommandanten, nicht die stromgeladene Umzäunung, nicht die Hinrichtungswand zwischen Block 10 und 11. Sie bombardierten nicht die Gaskammern. Der Bericht von Wribber und Wetzler, der erste Augenzeugenbericht, gelangte auf schwierigen Wegen aus der Slowakei in die Schweiz und von dort nach London und Washington. Jüdische Funktionäre wandten sich an London und Washington, diese mögen die Bahngleise, die ins Lager führten, mit Bomben belegen. Benjamin Askin vom Jüdischen Kriegsflüchtlingskomitee schrieb, die Bombardierung der Gaskammern werde das fühlbarste und einzig fühlbare Zeichen der Entrüstung darstellen, die die Existenz dieser Schädelstätten ausgelöst hat. Militärs und Politiker Englands und der USA lehnten es ab, die Zufahrtswege oder die Todesanlagen zu bombardieren. Sie sagten, sie dürften die Kräfte nicht zersplittern und um den Juden zu helfen, gelte es, den Krieg so schnell als möglich zu gewinnen. Einmal am 13. September 1944 warf ein amerikanisches Flugzeug versehentlich Bomben über dem Lager ab und hat den versehentlichen Abwurf fotografiert. ...1983, als die Zahl der Atomwaffen in der BRD wieder erhöht werden sollte, erinnerte Günther Anders an die Nichtbombardierung von Auschwitz und verlangte, die Wirklichkeit hat zu beginnen. Die Wirklichkeit hat zu beginnen. Das bedeutet, die Blockierung der Zugänge zu den kontinuierlich bestehenden Mordinstallationen muss ebenfalls kontinuierlich sein. Zerstören wir die Möglichkeit, an diese Geräte heranzukommen, an die Atomraketen. Noch einmal Zahlen. Diese Ziffern sind verschlüsselte Mitteilungen von Auschwitz-Häftlingen, die einer Widerstandsgruppe angehörten. Sie verabredeten einen Aufstand. Am 7. Oktober 1944 griffen Männer des Sonderkommandos die SS-Wärter mit Hämmern, Äxten und Steinen an. Mit Sprengkörpern aus Pulver, das Frauen aus der Munitionsfabrik Union geschmuggelt hatten, steckten sie ein Krematorium in Brand. Ihnen gelang, was die riesige Kriegsmaschinerie der Alliierten nicht vermochte. Sie machten eine Mordanlage unbrauchbar. Keiner der Aufständischen überlebte. Auf dem Luftbild kann man die Teilzerstörung von Krematorium 4 nachweisen. Verzweiflung und ein heldischer Mut machten aus diesen Zahlen ein Bild.